Und hier, wie jeden vierten Mittwoch, hören Sie die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf LoRa München. Und das Thema unserer heutigen Sendung heißt Solidarisches Grundeinkommen. Am Mikrofon stehen für Sie heute Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik werden wir begleitet von Julian Meisner und Felix Jakowitz. Diskussionen zum Grundeinkommen ziehen immer weitere Kreise. Mal sprechen sich Personen dagegen, mal dafür aus. Jüngste Beispiele, die eher dagegen gewesen sind, sind Äußerungen zum Beispiel von Kardinal Reinhard Marx, die er getätigt hat auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel und dort so etwas das zusammengefasst hat in dem Ausdruck, dass Grundeinkommen das Ende der Demokratie sei. Und seine Begründung war, die Arbeit ist nicht irgendetwas, es gehört zur Grundkonstitution des Menschseins, dass ich für mich und meine Familie etwas schaffe, das von Wert ist. Ja, da stellen sich viele Punkte an, die man darüber nachdenken kann, was der Begriff dann von Arbeit bedeutet und was dann Gemeinschaft darstellt. Ist es denn nur Familie? Und dann haben wir auch einen Impuls, der am 30. Oktober geäußert worden ist, einem Gastbeitrag von dem regierenden Bürgermeister Michael Müller, der SPD ist, und der den Begriff des solidarischen Grundeinkommens eingebracht hat, auf dem auch unsere Sendung heute aufbaut. Aber das solidarische Grundeinkommen wollen wir nicht nur als Begriff aus dieser Perspektive her heute betrachten, sondern wir haben ein Konzept gleichen in Titels oder mit gleich verwendendem Begriff gefunden bei der Rhein-Erft-SPD. Dazu haben wir dann einen Gesprächspartner, mit dem wir das Ihnen vorstellen werden. Und dann wollen wir oder haben wir noch einen Kommentar zur Lage der SPD, ein Aufruf zur rückhaltslosen Erneuerung. Und zum Abschluss der Sendung, wie immer, Aktuelles und Termine. Aber lassen Sie uns erst noch ein bisschen beschwingt noch in die Sendung hineingleiten. Und da passt am besten Butterflies, so heißt der Titel, also Schmetterlingsflug oder Schmetterlinge von Charlotte Mahut. Thank you. meiner Einleitung hatte ich schon erwähnt gehabt, dass wir auf einen Artikel des regierenden Bürgermeisters Michael Müller, der zur SPD gehört, auf den gestoßen sind und der uns zu dieser Sendung angeregt hat. Michael Müller ist seit kurzem hat er die Ratspräsidentschaft des Bundesrates übernommen. Und zu diesem Anlass hat er im Tagesspiegel am 30. Oktober einen Artikel verfasst und veröffentlicht, den er als Impuls für den Diskurs als sozialdemokratischer Politiker versteht und wo er einen Bogen durch unsere Gesellschaft zieht. Seine Wahrnehmungen, die Herausforderungen und auch Ansätze oder Anregungen zur Diskussion für die Lösung der Herausforderungen. Sein Bogen beginnt natürlich mit dem Thema Fit für Digital, also der Herausforderung durch die Digitalisierung, die Veränderungen in unseren Wirtschafts- und industriellen Produktionen und was das alles mit sich führt. Er bringt dann auch das Thema Werte und Gerechtigkeit in die Diskussion, basierend natürlich auch auf seinen Wertvorstellungen, seinen Erfahrungen, aber auch dem Spiegel der Gesellschaft. Der Bogen geht weiter über das Thema Bildung als ein wichtiges Thema und mit seiner eigenen Biografie, dass die Bildung ihm ermöglicht hat, aus seinen Wurzeln heraus zu seinem Aufstieg in die Sphären, in der er hineingeraten ist. Aber er sieht auch in dem Zusammenhang, dass es vielleicht einige Menschen geben wird, die aus verschiedenen Gründen nicht fit für diesen Arbeitsmarkt sein werden und dass vielleicht diese gezielten Fortbildungen nicht in Arbeitsangeboten münden müssen. Und dann führt er weiter aus und hier wird Margit uns jetzt konkret zwei Passagen aus seinem Artikel vorlesen. Ich halte in diesem Zusammenhang nichts von einem bedingungslosen Grundeinkommen, zumal Diskussionen um soziale Hängematten, Hartz-IV-Adel und die Vorstellung, dass sich Arbeiten nicht lohnt, wenn man es doch gut mit Stütze aushalten könne, den gesellschaftlichen und politischen Diskurs noch viel zu sehr in diesem Kontext prägen. Es ist zudem meine feste sozialdemokratische Überzeugung, dass Arbeit der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe ist. Sehr wohl kann ich mir aber ein solidarisches Grundeinkommen vorstellen. Damit komme ich wieder auf meinen Gedanken zurück, dass es genug zu tun gibt. Ich bin sicher, jedem von uns fällt einiges ein, was wegen Klammer staatlicher Kassen heute nicht möglich ist. Sperrmüllbeseitigung, Säubern von Parks, Bepflanzen von Grünstreifen, Begleit- und Einkaufsdienste für Menschen mit Behinderung, Babysitting für Alleinerziehende, deren Arbeitszeiten nicht durch Kita-Öffnungszeiten abgedeckt werden. Vielfältige ehrenamtliche Tätigkeiten wie in der Flüchtlingshilfe, als Lesepatin oder im Sportverein, als Übungsleiter und. Ja. Was kommen uns da für Gedanken? Ja, es gibt für mich eigentlich so zwei Ebenen. Ne? Also das eine ist, dass man natürlich dankbar sein kann, dass Herr Müller da einen wichtigen Moment sozusagen ergriffen hat, weil er damit überhaupt mal etwas zur Diskussion stellt über die Perspektiven der SPD, über das man eben dann öffentlich nachdenken kann. Und er ist ja regierender Bürgermeister von Berlin, das müsste man vielleicht noch erwähnen. Von Hamburg gibt es in Bremen, da gibt es ja auch noch sowas. Und steht da mit einer rot-rot-grünen Koalition vor, was sicher auch was bedeutet. Und sagen wir mal, kennzeichnend finde ich auch, dass er in seinem Beitrag ganz oft auf Willy Brandt zu sprechen kommt und damit sozusagen, ohne Herrn Schröder zu erwähnen, also die SPD im Grunde aus der Fixierung oder der Verknotung mit Gerhard Schröders Regierungsjahren lösen will. Also es ist die Reformpolitik der frühen 70er Jahre, die für ihn eigentlich so beispielhaft ist. Was mich etwas besorgt macht, ist, dass also in seinen Darstellungen jegliche Kritik oder jegliche kritische Distanz zu unseren herrschenden kapitalistisch-bürgerlichen Wirtschaftsverhältnissen fehlt. Und das ist, hat schon was Erschütterndes, dass es sowas überhaupt geben kann. Das hat dann auch zur Folge, dass es wirklich sozialpolitische und auch, sagen wir mal, weltgesellschaftliche schwierige Folgen gibt, dieses Ansatzes. Also meinst du, dass er kritiklos dieses Werben oder diesen Wettbewerb, diesen Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze so hinnimmt? Ja, also ganz zentral ist ja für ihn die Chancengleichheit. Das heißt, gleiche Aufstiegsmöglichkeiten für alle. Ja? Mhm. Das ist ganz verständlich. Ne? Und, aber natürlich, wenn man dabei stehen bleibt, dann heißt es klar, dass auch Kinder aus Unterschichten, aus Arbeiterschichten dieselbe Chance haben, nach oben zu kommen. Aber das heißt natürlich zugleich, dass wenn man von Aufstieg redet, dann muss man immer auch von Menschen reden, die eben den Aufstieg nicht schaffen, sonst wäre es ja kein Aufstieg. Also da fällt mir das Wort von diese Formulierung Raise the Floor ein, also von diesem amerikanischen Gewerkschafter Andrew Stern, also der Buchtitel, der wollte den Fußboden für alle nach oben bringen. Das ist was anderes, ne, als Chancengleichheit im Aufstieg. Das heißt, da wird eigentlich die Konkurrenzgesellschaft eher noch gefördert. Und wenn man dann auf die weltweiten Beziehungen guckt, dann hebt er halt hervor, was schon auch irgendwie eine schräge Begründung ist, dass eben wie doch die soziale Gerechtigkeit günstig ist als Standortfaktor. Also in der weltweiten Standortkonkurrenz ist das eben dann ein Vorteil für Deutschland. Aber ich denke mir, also so kann man einfach die weltweiten Beziehungen nicht mehr denken. Also die weltweiten Beziehungen, die müssen auch als Kooperation gedacht werden. Wir können uns nicht zum Rest der Welt einfach nur unter der Vorstellung einer nationalen Konkurrenz denken. Ja, das ist fatal. Und so mündet eigentlich also es ist beschränkt, er ist viel zu beschränkt. Ne? Das ist so die eine Seite, wo man kritisch sein kann. Dann gibt es natürlich noch eine ganz andere. Ja, wo ich halt vor allem hindenke, ist, dass er ja letztendlich ein Kriterium äußert für das, dass man ein Grundeinkommen bekommt. Und zwar das, dass man sozial tätig wäre. Und so wie er es schreibt, dass ich dann Bücher vorlese und so weiter, ja, wie weiß ich das eigentlich nach? Was würde das denn so funktionieren, denn was er hier in den Raum bringt? Würde da nicht auch eine neue Verwaltungsbürokratie entstehen für den sozial engagierten Markt oder für das, ich nenne es jetzt gleich schon mal Markt, oder für die Sphäre dessen, dass man alles nur noch verwaltet und bestätigt bekommen muss, dass man irgendwo was Gutes getan hat und dann wird doch wird ein ganzer Markt entstehen, dann wie realistisch ist das, was wird da passieren? Da hast du ja vielleicht selber aus deiner eigenen Erfahrung heraus Aspekte, die du einbringen kannst und Erfahrungen. Ja, ich denke mir, wenn man es sich dann näher anschaut, dann versteht man schon ziemlich schnell, warum es das bisher nicht gibt, obwohl, sag mal, Volkes Stimme, also sofern sie eben leider etwas reaktionär getönt ist, das sicher als sehr naheliegend empfinden würde, weil man eben dann sagt, gut, also wenn man da irgendwie sowas wie ein Grundeinkommen kriegt, dann muss man doch was dafür tun. Also diesem Empfinden kommt natürlich dieser Vorschlag entgegen. Aber die Schwierigkeit ist halt, dass, also erstens, also man kennt es ein bisschen aus dem Pflegebereich. Da gibt es auch so Versuche, also so ehrenamtliche Arbeit so dann einzuspannen, ne, um halt im Pflegenotstand da Hilfestellung zu geben, also was Betreuung von älteren Menschen angeht. Also klar ist erstens eine gewaltige Bürokratie. Man muss so eine Art Zertifizierungsprozess anstoßen, dass Einrichtungen, die solche Stellen haben, dass die sich irgendwie erstmal Anträge stellen müssen, also bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Dann müssen natürlich die Leute, die diese Tätigkeit erfüllen, auch bestimmte Schulungen machen, weil man kann sie ja nicht ganz einfach so auf die Menschheit loslassen. Und dann müssen natürlich auch überwacht werden, dass die Leute wirklich was tun. Also das ist erstmal ein ziemlicher Zirkus, der da losgetreten wird. Aber der nächste Zirkus, und das ist irgendwie auch das Drama, ist halt, ja, wenn die Leute da was tun, warum bezahlt man sie dann nicht einfach ordentlich? Und mit welchem Argument will man jetzt eigentlich am Mindestlohn vorbeischrammen? Ne? Also dann ist auch, von Ehrenamt kann nicht mehr unbedingt die Rede sein. Ich meine, es gibt nicht nur das Voraussetzung, dass sie was tun, sondern auch, dass sie langzeitarbeitslos sind, denke ich. Aber gut, also erstmal die Frage, warum dann nicht ein öffentlicher Beschäftigungssektor, warum dann nicht gescheit bezahlen? Wie will man das moralisch rechtfertigen? Also Niedrigstlohnsektor. Und das andere ist, ja, sehr praktisch. Leute arbeiten fast umsonst. Das wird zwangsläufig die Tendenz mit sich bringen, dass viele, viele soziale Einrichtungen sagen, schön, da haben wir jetzt diese Leute, jetzt brauchen wir keine anderen Stellen schaffen. Und das heißt, das frisst praktisch die Stellen vom ersten Arbeitsmarkt weg. So wird Arbeitslosigkeit verbreitert, ja. Also da sieht man, man kommt in Teufelsküche mit diesem Vorschlag und deswegen gibt es den auch bisher noch nicht, obwohl Volkes Stimme, dem würde es schon gefallen. Viele Fragen aufgeworfen, auch viele rechtliche Fragen, auch die Frage zum Beispiel, ist Elternarbeit dann auch eine soziale Arbeit, die ein Grundeinkommen zu einem führen würden? Ja, jetzt hören wir aber erstmal Musik und diesmal Lost in the Woods, Nikoko ist der Artist. So, wir haben natürlich nicht nur das solidarische Grundeinkommen bei Michael Müller, dem regierenden Bürgermeister Berlins, gefunden, sondern durch unsere Recherchen sind wir auch auf einen Beschluss des Kreisverbandes der SPD Rhein-Erft gestoßen und der sein Modell auch solidarisches Grundeinkommen nennt. Und wir haben jetzt am Telefon den Leiter der Projektgruppe, die dieses Ausgearbeiten vorbereitet hatte, Herrn Bernd Kaumanns. Guten Abend, Herr Kaumanns, grüß Sie. Ja, guten Abend. So, jetzt haben wir hier schon einiges gesprochen. Vielleicht einfach mal die Frage, wie geht es Ihnen als Sozialdemokraten nach der Bundestagswahl und dem Scheitern von Jamaika? Also das Bundestagswahlergebnis war natürlich unumwunden, kann man sagen, eine Klatsche für die SPD, das schlechteste Wahlergebnis ja überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik. Mhm. Und davon müssen wir uns erst überholen, dafür müssen wir uns auch erstmal jetzt mal neu sortieren und meine persönliche Meinung wäre, dass wir da ganz klar noch viel stärker auf Themen der sozialen Gerechtigkeit setzen müssen, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Und dazu haben Sie ja selbst in Ihrem Kreisbereich ja schon Ansätze ausgedacht, schon vor einiger Zeit. Vielleicht können Sie so ein bisschen einen kurzen Abriss dieser Ereignisse und dieser Entwicklung uns schildern. Ja, sehr gerne. Also ich hatte nochmal nachgeschaut, das ist schon ein paar Jahre her. Wir hatten uns damals hatte die SPD ein neues Grundsatzprogramm entwickelt, das Hamburger Programm. Und im Rahmen dieser Diskussion um ein neues Grundsatzprogramm hat sich bei uns im Rhein-Erft-Kreis eine Arbeitsgruppe gebildet. Und Thema war da halt auch das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Und das hatte erst einmal lange Diskussionen in unserer Arbeitsgruppe geführt, aber letztendlich hat sich dann doch eine Mehrheit dafür ausgesprochen. Und dann zu unserer eigenen Überraschung haben wir natürlich auch unsere Thesen auf einem kreisweiten Parteitag vorgestellt. Das war im Jahre 2007. Und zu unserer großen Überraschung haben wir nach langer und heftiger Diskussion dann doch eine klare Mehrheit für ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Mhm. Verbunden auch mit dem Auftrag, ein eigenes Modell zu entwickeln. Und da haben wir dann 2010 nochmal auf einem weiteren Parteitag auch für Zustimmung für bekommen. Und wir nennen das ein Modell, unser Modell nennt sich das solidarische Grundeinkommen. Genau, also dieser Beschluss damals in der Partei, vermutlich 2007 war das gewesen, hatten Sie mir erzählt gehabt in so einem Vorgespräch, dass da sogar eine Zustimmung von ungefähr 2/3 zustande gekommen ist. Also nicht nur eine knappe Mehrheit, sondern auch ein eindeutiges Votum und Interesse daran, das zu machen. Richtig, genau. Das hat uns alle überrascht, aber wir waren darüber selbst sehr froh. Ja, wir waren jetzt froh, als wir Ihren Text fanden, weil bestimmte Begründungszusammenhänge formulieren Sie ja ganz anders als viele andere in der Bewegung für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zum Beispiel Ihre intelligente Weise, die Vollbeschäftigung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu verbinden oder auch die Leistungsförderung der Leistungsfähigkeit, ne? Also was wir aber alles berechtigte Argumentationen finden, ne? Also das passiert uns auch nicht so oft, dass wir aus einem ganz anderen gesellschaftlichen Feld etwas finden, wo wir merken, ja, da können wir gut mitgehen, ne? Das drückt aus, was an die Themen, an denen wir auch selber arbeiten. Und man kann vielleicht sagen, dass wir uns entschieden haben für diesen Themenschwerpunkt bei dieser Sendung, war es schon so auch eine Reaktion auf die Bundestagswahl, dass wir uns eben dachten, ach, es wäre ja doch mal schön, da könnte mal wieder eine SPD-geführte Bundesregierung, jedenfalls eine von einer anderen Partei gestellte Kanzlerschaft, möglich werden. Also da sehen wir eigentlich nur die SPD, die dann sozusagen die Ankerpartei einer neuen Koalition, einer neuen Regierungsformation wäre, ne? Und das muss aber erarbeitet werden. Also da ist dann ganz schnell auch, ich meine, klar, wir kriegen auch so ein bisschen mit, Herr Corbyn mal als Stichwort in Großbritannien oder Herr Bill Sanders in den USA. Also man sieht, das sind schon fortschrittliche Bewegungen auch möglich. Also man kann schon was heutzutage auch in Bewegung bringen. Aber da fehlt es noch im Hinblick auf das, wie die SPD jetzt dasteht, ne? Und deswegen freut es uns, wenn da ein Brückenschlag oder überhaupt ein Gespräch möglich ist. Da ist ja so das eine Phänomen, auf das man immer wieder stößt, auch in dem Text von Herrn Müller, also das Thema der Arbeit, ne? Also Teilhabe durch Arbeit und so eine gewisse Art von Mythifizierung der Erwerbsarbeit, also wo man schon ein bisschen auch noch Karl Marx nachklingen könnte, man könnte ihn nachklingen, also meinen, dass es noch ein bisschen nachklingt, aber das Schwierige ist halt, ich meine, wenn man sich dann konkret die Arbeitsverhältnisse der Menschen anguckt, Arbeit verbindet, aber Arbeit kann auch isolieren. Also gerade die schäbigen Arbeitsverhältnisse im Niedriglohnsektor, ne, das ist ja nicht was, was gerade die Menschen in Verbindung bringt, sondern was sie mit Überarbeitung und Stress eigentlich eher vereinsamen lässt. Also, naja, gut. Jetzt würde mich auch so interessieren, wie ist es denn Ihnen jetzt im Rahmen der SPD weiter ergangen mit dem Papier? Also wir haben für unsere Position auch in den Nachbarwahlkreisen geworben, haben da auch da Kontakte geknüpft und es gab da vielfach kontroverse Diskussionen, aber leider haben wir damals in unseren Nachbarkreisen nicht den Durchbruch erreichen können. Es ist allerdings, muss man dazu sagen, wir sind da zumindest in Erinnerung geblieben, nämlich jetzt aufgrund der Wahlschlapper der SPD auf Bundesebene sind doch viele jetzt auf der Suche nach neuen Konzepten und da hat man sich an uns erinnert. Und da sind jetzt wieder einige aus Nachbarkreisen auf uns zugekommen, haben gesagt, ihr hattet damals ja diese verrückte Idee, Könnt ihr uns das nochmal genauer erklären? Wie war das nochmal? Also es tut jetzt einfach was, auch dadurch, dass die SPD da jetzt einfach mal neu denken muss. Und das ist auch jetzt eine ganz neue, erfreuliche Entwicklung innerhalb der SPD. Politik ist natürlich immer das Bohren dicker Bretter. Aber in Schleswig-Holstein tut sich innerhalb der SPD etwas. Dort hat ja die schwarz-gelb-grüne Landesregierung hat ja beschlossen, dass eine Art Experimentierklausel für ein Grundeinkommen ja einmal in Schleswig-Holstein einmal ausprobiert werden soll. Ja, ja. Und das hat in der Tat die schleswig-holsteinische SPD, also auch der Landesverband, es gibt auch einige Kreisverbände, die das auch zum Anlass genommen haben und wollen jetzt einen ergebnisoffenen Dialog in Sachen Grundeinkommen führen, dort einfach auch mal Kontakt mit den entsprechenden Bürgerinitiativen in Schleswig-Holstein, die sich für ein Grundeinkommen aussprechen, suchen, um einfach da den ergebnisoffenen Dialog zu führen. Das ist innerhalb der SPD schon mal ein großer Fortschritt, dass man das nicht von vornherein ablehnt, sondern sagt, klar, da wollen wir jetzt mal wirklich in den offenen Dialog treten und uns mal anhören, wie das funktioniert, was das für Vor- und Nachteile haben könnte. Und wenn das jetzt schon mal ein SPD-Landesverband einen solchen Beschluss gefasst hat, das lässt natürlich aufforschen und da können natürlich, dann, hoffe ich, das ist meine große Hoffnung, dass jetzt weitere dann auch folgen werden. Zumal Sie haben das ja auch eben angesprochen, das Thema Arbeit. Wir argumentieren damit, dass ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen, erst Vollbeschäftigung ermöglicht. Das in dem Sinne, müssen Sie ein bisschen erklären, ja, weil das genau, ja vielleicht genau eigentlich konträr ist zu dem, was häufig auch gesagt wird. Vollbeschäftigung oder Freiheit oder Vollbeschäftigung ist ja ein anderer genau konzeptioneller Ansatz. Bitte. Genau. Und wir sagen, dass das eben auch schon von Ihnen kritisierte Konzentration des Begriffs Arbeit allein auf Erwerbsarbeit, dass das ein viel zu enger Begriff ist, der auch dazu führt, dass viele absolut sinnvolle Arbeiten in der Bürgergesellschaft wie Familienarbeit, Pflegearbeit oder auch alle ehrenamtlichen Arbeiten, die aber für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft ungemein wichtig sind, dass die darunter durch diese Konzentration auf nur Erwerbsarbeit darunter leiden. Und wir sagen, durch die Einführung eines Grundeinkommens haben halt eben die Menschen die Möglichkeit, neben der Erwerbsarbeit viel mehr Freiheiten, auch halt eben diese anderen Formen von Arbeit, die ich immer aufgeführt habe, denen nachzugehen. Und das würde unserer Gesellschaft so gut tun, wenn die Bürger sich mehr der Pflege der Familie oder von Angehörigen widmen könnten, wenn sie ehrenamtliche Arbeit stärker in Vereinen machen könnten. Das würde unserer Gesellschaft so gut tun und deswegen sagen wir, das sind auch alles sinnvolle Arbeit und deswegen argumentieren wir halt eben, ein Grundeinkommen schafft erst die Chance auf Vollbeschäftigung. Wir nehmen auch diesen Begriff Vollbeschäftigung auch ganz bewusst in den Mund, weil das auch dazu führt, ist einfach auch ein psychologischer Hintergrund, weil das dazu führt, dass die Leute dann ganz offener an unser Konzept herangehen, anstatt wenn wir argumentieren, Freiheit statt Vollbeschäftigung den Begriff Vollbeschäftigung halt ablehnen würden. Klar, ich meine, das können wir ganz gut nachvollziehen. Da ist ja, das hat ja wirklich auch so eine historische Dimension. Also auf der einen Seite hat es was Groteskes geradezu, dass ausgerechnet die Parteien, die aus der Arbeiterbewegung und Arbeiterinnenbewegung kommen oder da ganz starke Wurzeln haben, dass die jetzt krampfhaft die Lohnarbeit verteidigen. Ne? Also ja, das ist irgendwie so schmerzlich, um es mal zurückhaltend zu sagen, weil hat ja einfach auch was zu tun mit der Emanzipation des Arbeitens. Ne? Also dass das Arbeiten selber viel mehr in die Richtung kommt, dass die Grundlage eben eine freie Vereinbarung unter mit den Menschen ist und nicht eben ein bedingungsloser Arbeitszwang, muss man geradezu sagen. Mhm. Ne? Also und da ist ja auch für uns so diese Schere, also wenn wir die Sache so laufen lassen im Zusammenhang mit der Digitalisierung, dann hat die Digitalisierung halt unweigerlich die soziale Kehrseite, dass die Abhängigkeit breitester Schichten davon, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz finden oder bezahlte Arbeit finden, ja exponentiell zunimmt. Also das kann man ja eigentlich jetzt schon beobachten. Und das stellt wiederum eigentlich den demokratischen das, also sowohl den demokratischen Charakter des Zusammenlebens als auch überhaupt den Gemeinschaftscharakter des gesellschaftlichen Lebens in Frage. Ne? Also das ist, also wenn man von Digitalisierung spricht, dann muss man eigentlich auch vom bedingungslosen Grundeinkommen sprechen, oder? Was meinen Sie? Da bin ich ganz bei Ihnen. Also es gibt immer das, man hat immer so seine Lieblingsbeispiele. Lieblingsbeispiel würde ich jetzt anbringen, mal Stichwort Müllmann. Wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann ist immer das Argument der Gegner, ja, wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann macht ja niemand die Arbeiten im Niedriglohnbereich. Stichwort Müllmann, wer macht das dann noch? Und da sagen wir, entgegnen wir dann auch immer, das ist eine Arbeit, die ist nicht schön, dann wird das entweder, muss dann ein höherer Lohn bezahlt werden, damit es halt interessant wird, klar. Oder es wird halt wegrationalisiert. Und aber diese also durch halt eben Digitalisierung, Robotisierung, wird das halt automatisiert. Aber das wäre dann nicht schlimm, weil die Menschen, die das vorher gemacht haben, haben ja ihre Sicherheit durch ein Grundeinkommen. Das ist ja das auch spannend dabei, dass die Frage des technischen Fortschritts, des technologischen Fortschritts und die Frage der und das Spannungsfeld zum Thema soziale Sicherheit, was wir eben angesprochen haben, halt eben gerade durch so ein Grundeinkommen kann ein Großteil dieser Spannung genommen werden. Und das ist, finde ich auch, ist halt das Spannende an dem Thema. Oder ein anderes Beispiel wäre Stichwort autonomes Fahren. Wenn absehbar ist, dass wie viele Automobilhersteller sagen, in 10 Jahren wird das möglich sein, in Serienreife sein, dass LKWs autonom fahren können. Und was passiert da mit den LKW-Fahrern? Was passiert mit den Taxifahrern? Für die wird man ja nicht alle andere qualifizierte Jobs wahrscheinlich nicht finden können. Und nicht nur für diese Branchen. Aber für die ist einfach wichtig, dass mit einem Grundeinkommen die ihre Sicherheit haben und dann auch nicht politisch gedacht, auch nicht halt extrem politischen Ideologien hinterherlaufen. Ja, stimmt. Und nicht nur für diese Branchen, es würden ja auch die Folgebranchen, also zum Beispiel Kfz-Reparaturwerkstätten oder Versicherungen auch in Folgewirkung kommen, weil ja möglicherweise die Anzahl der Unfälle dadurch ja auch drastisch sinken sollte, durch eine technische, dass der Faktor Mensch im Fahrversagen dann ja auch eliminiert würde oder verbessert würde an der Stelle. Aber was uns... Richtig, das will ich halt einwerfen, das sind natürlich alles Beispiele eher so aus dem Niedriglohnbereich oder aus dem handwerklichen Bereich, aber da die Frage der Digitalisierung wird ja auch ganz stark auch alle Bürojobs betreffen. Natürlich. Also für die gilt das Gleiche. Genau. Aber ich denke, eine Gesellschaft hat ja genügend kreative Kräfte in sich. Also wir könnten ja Ideen formulieren, wie man diese Arbeit, die dann überbleibt, die vielleicht nicht so schön ist, sodass sie auch die Leute nicht machen wollen, die könnte man dann ja wirklich gerecht verteilen. Oder anders verteilen, neu verteilen. Was uns interessieren würde, ist natürlich, in Ihrem Konzept sprechen Sie vom solidarischen Grundeinkommen. Wir haben zuvor über die Begriffsdefinition solidarisches Grundeinkommen von Michael Miller gesprochen. Was ist so Ihr Empfinden, wenn Sie jetzt die beiden Konzepte gegenüberlegen, was dazu der wesentliche Unterschied ist? Wo tendieren Sie denn dann hin? Also so wie ich das Konzept von Michael Müller aus Berlin verstehe, geht es darum, ja einen zweiten Arbeitsmarkt einzuführen für Tätigkeiten, die dann der Allgemeinheit zugute kämen im Wesentlichen. Das betrifft natürlich dann nur Menschen, die bisher keine Erwerbsarbeit haben. Unser Konzept, das solidarische Grundeinkommen, erfüllt schon die Kriterien eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das heißt, jeder bekommt es, unabhängig davon, ob er jetzt einer Erwerbsarbeit nachgeht oder nicht. Er bekommt es von der Geburt bis zum Lebensende, ohne Bedürftigkeitsprüfung und in gleicher existenzsichernder Höhe. Das sind ja so die vier Hauptkriterien für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das haben wir auch als Voraussetzung genommen für unser Konzept eines solidarischen Grundeinkommens. Und das ist ja bei Michael Müller nicht der Fall. Na gut, ich meine, da liegen wir ganz nah beieinander. Vielleicht möchte ich noch das sagen, weil jetzt allmählich unsere Zeit zu Ende geht. Wir machen ja jetzt seit 6 Jahren ungefähr zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen Sendungen bei Radio Lora hier in München. und haben uns also damit vielen Aspekten der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens befasst. Also wir würden uns freuen, mit Ihnen und Menschen, die in der SPD, die da in diese Richtung gehen wollen, in Verbindung zu bleiben. Wir haben, finde ich, einiges zusammengetragen, wo man schon sieht, wie natürlich ein solcher Schritt im gesamten Leben seine Folgerungen hat. Ne? Also da gibt es Folgerungen in die verschiedensten Lebensbereiche, weil es auch ein ganz anderes Verständnis mit sich bringt, finde ich, von dem, wie wir uns als einzelne Menschen, als Teil von Gemeinschaft verstehen. Ne? Also diese neoliberale Perspektive, mit der man natürlich da ziemlich zusammenstoßen würde, baut ja seit einigen Jahrzehnten darauf, die Menschen auseinanderzubringen, sie zu vereinzeln. Und das Grundeinkommen ist ganz stark etwas, finde ich, wo wieder deutlich wird, dass wir ja in Wirklichkeit füreinander arbeiten. Also alle Wirtschaft hat damit zu tun, dass wir für andere etwas machen. Ne? Also dieser Gemeinschaftsaspekt wird dadurch eigentlich wieder ins Bewusstsein gehoben. Ne? Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass vielleicht sagen wir Ihnen noch zum Abschied, dass, also Sie kennen vielleicht den Herrn Prantl in der Süddeutschen. Ja. Der ist der Chefredakteur Mitglied der Chefredaktion in der SZ und fürs Ressort Innenpolitik zuständig für die Hörerinnen und Hörer. Klar, und also im Vorfeld der Bundestagswahl, da schrieb er einen Artikel am 11. Juni diesen Jahres, Leitartikel in der Süddeutschen: Das Projekt der Kanzlerin heißt Merkel. Ihr Projekt heißt Ich bin ich. Ihr Motto ist das des Igels im Märchen. Ich bin schon all hier. Sie muss nicht über den Stoffelacker hetzen. Sie steht auf den Bühnen der Gipfeltreffen. Derweil rennt Martin Schulz wie der Hase, präsentiert Papiere, die nicht schlecht sind, denen es aber nicht gelingt, für den Wumms zu sorgen. Da müsste er noch anderes aufbieten als die Absichtserklärungen, die Renten auf dem Weg nach unten zu stoppen. Das ist löblich, aber nicht ausreichend. Da bräuchte es Projekte von der Art eines allgemeinen Grundeinkommens. Solche, die zeigen, wie die alte Arbeiterpartei SPD in der Welt der Arbeit 4.0 für soziale Sicherheit sorgt. Also, das ist doch nett. Und da hoffen wir, dass Sie mit Ihrer Grundlagenarbeit innerhalb der SPD, dass Sie dort auch einen Impuls setzen können, dass Sie da beitragen können, dass wir auch mit unseren Radiosendungen auch das unterstützen können und bedanken uns sehr für das Gespräch mit Ihnen, Herr Kausmann. Und ich danke Ihnen auch vielmals für die Gelegenheit und Ihr Angebot, in Kontakt zu bleiben, nehme ich gerne an. Ja, gut. Gern. Freut uns. Bis dann. Schönen Abend. Ciao. Ja, danke auch so. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir haben vergessen, das anzukündigen, das Musikstück. Und die Musik vor oder nach dem Gespräch mit Bernd Kaumanns war von Vortex und es behandelte von Fähigkeiten. Ability hieß der Titel. Jetzt hören wir von Margit Volk einen Kommentar zur Lage der SPD. Aufruf zur rückhaltlosen Erneuerung. Liebe Sozialdemokratinnen und liebe Sozialdemokraten, ich muss euch heute einmal ordentlich die Leviten lesen und Klartext sprechen. Als Heilpraktikerin möchte ich natürlich Wege des Gesundwerdens aufzeigen, damit die Partei SPD endlich wieder glaubhaft wird und sich selbst treu sein kann. Denn es geht nicht nur um ein Heilen von Menschen, sondern es geht unabdingbar auch um ein Heilwerden der Welt, in der wir alle leben. Es geht um gesunde gesellschaftliche Verhältnisse. Der Ist-Zustand der SPD ist verkrustet und verhärtet wie Beton. Wann wacht ihr endlich auf? Wann distanziert ihr euch endlich von der Politik der SPD, die euch unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 ruiniert hat? Damals habt ihr einen Riesenfehler begangen. Ihr habt die Anhänger eurer Partei, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, total verraten. Ihr habt Hü gesagt und Hott getan. Anstatt sozialer Politik für wirklich jeden Menschen, habt ihr plötzlich mit eurer Politik versucht, die Politik der CDU-CSU überflüssig zu machen, um an der Macht zu bleiben. Doch die Politik der CDU-CSU ist weder christlich noch sozial noch geeint. Sie macht Politik für die Neureichen, für einen Neofeudalismus in einer neobarocken Ära. Ihr habt plötzlich die neoliberale Politik eines Milton Friedman, ein Vertreter der amerikanischen Professoren, die Chicago Boys genannt werden, mitgemacht. Ihr habt die Hartz-IV-Gesetze verabschiedet. Ihr habt an der Umwelt Raubbau getrieben. Ökologie interessiert euch nicht. Was euch nur noch interessiert, ist der Erfolg dessen, was ihr deutsche Wirtschaft nennt. Auch euch geht es nur noch um das große Geld. Ihr habt jede kritische Kraft gegenüber dem herrschenden Kapitalismus verloren. Was seid ihr doch für graue Sozialtechnokraten geworden? Habt ihr gedacht, eure Wählerinnen und Wähler, eure Parteigenossinnen und Genossen schlafen? Nein, sie sind wacher, als ihr denkt. Sie haben euch seitdem zu großen Teilen nicht mehr gewählt. Sie sind bald am Verzweifeln, sie irren umher, wählen rein strategisch mal dies, mal jenes oder sie wählen gar nicht mehr, was die dümmste Variante von allen ist. Und ihr? Ihr kommt nicht mehr hoch. Interessiert ihr euch eigentlich noch für eure Mitmenschen? Interessiert ihr euch für den Zustand unserer Naturgrundlagen, von denen wir alle abhängen? Wenn in euch noch ein Fünkchen an Humanität und ein Fünkchen an Liebe zu unserer Erde und zu den Menschen leuchtet, dann steht endlich auf und erneuert euch von Grund auf. Besinnt euch auf eure Wurzeln. Revolution im Sinne von Evolution für uns alle. Die SPD muss sich von unten nach oben erneuern, nicht umgekehrt. Ihr habt jetzt die Chance, all das wieder gut zu machen, was ihr verbockt habt. Ihr könntet den Verrat öffentlich, offen und wirklich ehrlich bereuen und nicht als taktische Maßnahme. Ja, ihr könntet den Verrat bereuen, euch von Ex-Kanzler Schröder distanzieren und endlich wieder wirklich, wirkliche soziale Politik für alle Menschen machen, die auch die Ökologie mit einbezieht. Der technische Fortschritt, die Digitalisierung nehmen immer mehr Menschen den Frondienst einer abhängigen Beschäftigung ab. Das ist eigentlich positiv zu sehen. Doch die Politik nimmt es hin, dass die Menschen heimgeschickt werden, um aus der Erwerbsarbeit und aus der Erwerbsarbeit entlassen werden, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Im nächsten Schritt wirft man ihnen vor, dass sie jetzt arbeitslos seien, so als ob sie selbst die Schuld daran trügen. Doch das ist nicht der Fall. Das Recht auf Leben steht jedem Menschen zu und ist in unserem Grundgesetz garantiert. Aus diesem Grund führt an einem bedingungslosen Grundeinkommen kein Weg vorbei. Denn die Menschen müssen sozial abgesichert sein. Sie benötigen Wohnung, Kleidung, Bildung etc. Und sie haben auch ein Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an Kunst, Kultur und Bildung. Soziale Politik im Jahr 2017 muss das Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen einschließen. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens hat in Deutschland wie auch in Europa längst Fuß gefasst. Liebe SPD, schaut doch einmal genau hin, was sich in eurer eigenen Partei in dieser Hinsicht tut. Beschäftigt euch mit der SPD aus dem Rhein-Erft-Kreis und nehmt dort beispielsweise Kontakt auf mit Bernd Kaumanns oder Guido van den Berg. Dort liegen längst gut ausgearbeitete Vorschläge zum bedingungslosen Grundeinkommen in der Schublade. Holt sie einmal heraus und befasst euch mal wieder wirklich mit der sozialen Frage heute. Schließlich geht es doch um die Menschen, die euch als Repräsentanten des Volkes, als Minister wählen möchten, wenn ihr endlich wieder zu eurem Auftrag steht. Ihr wollt doch Diener sein für das Volk, das euch wählt. Wichtig ist hierbei auch die Frage, was meint denn der Begriff Arbeit heute wirklich? Verabschiedet euch von der Fixierung auf die tradierte Erwerbsarbeit und der Idee, abhängig beschäftigt sein zu müssen, sich unterordnen zu müssen. Es geht auch ohne Erniedrigung und ohne Sanktionen. Ja Mensch, vertraut doch einmal den Menschen. Jede und jeder trägt doch Impulse in sich selbst, die er zum Wohle aller hier auf der Erde gerne verwirklichen möchte. Jeder an seinem Platz und jeder nach seinen Fähigkeiten. Denkt doch einmal darüber nach, was alles verloren geht, wenn Menschen dies nicht umsetzen können, weil sie um jeden Preis gezwungen werden, ihre kostbare Zeit für Erwerbsarbeit herzugeben. Oft genug gehen dabei ihre wertvollen Fähigkeiten unter, weil sie gar nicht gefragt sind. In Wirklichkeit geht es um die Überwindung der krassen Abhängigkeit beim Arbeiten, um die Überwindung von oben und unten, um die Überwindung von Arm und Reich. Es ist genug für alle da. Denn in Wirklichkeit sind wir alle erfüllt mit dem Reichtum unserer Fähigkeiten. Sie sind unser Kapital. Wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, um dieses Kapital in unser gesellschaftliches Leben einbringen zu können. Dann übernehmen wir Aufgaben, kümmern uns um Gärten, kümmern uns um die Nachbarin, die Hilfe braucht, weil sie alt oder krank ist. Doch jeder Mensch will zu seinen Tätigkeiten nicht gezwungen werden, sondern sie nach seinen Fähigkeiten übernehmen und auch, je nachdem, wo er seine Arbeit mit Freude tun kann, da, wo es sie oder ihn hinzieht. So können die Menschen auch Glück empfinden in dem, was sie tun. Wenn ich an uns alle hier in Deutschland denke, an alle in Europa und auch in der ganzen Welt, dann sind wir doch eigentlich wie Musiker in einem Weltorchester, in dem jedes Instrument gebraucht wird. Es könnte eine weltumspannende Symphonie mit schönen Klängen werden. Danke, Margit. Das, denke ich, lassen wir einfach so stehen und damit klingt heute der inhaltliche Teil unserer Sendung aus. Wir hören jetzt gleich Musik von Alex Anejev, People Can Fly und danach noch Aktuelles und Termine. Thank you. Ja, wie immer geht es jetzt am Schluss der Sendung um Aktuelles und Termine. Und da haben wir als erstes das 89. BGE-Café am Samstag, den 2. Dezember von 13 bis 15 Uhr im Zip a Show in der Müllerstraße 48 in München. Die Gruppe BGE4U trifft sich wieder am Donnerstag, 16. November 17, 19.30 Uhr bis etwa 22 Uhr im Eine-Welt-Haus. Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude, 2. Stock. Der genaue Raum, den findet man angegeben im Eingangsbereich, immer wie immer mit so einem Aushang. Wenn Sie selber Termine haben und Hinweise, lokal, regional, national, global, dann schreiben Sie uns auf radio@bge-münchen.de, München wie immer mit UE. Wir verbreiten die Kunde hier, soweit das so einigermaßen in unser Thema passt, in unserer Sendung. Und dann würden wir gerne auf die Homepage der SPD Rhein-Erft hinweisen, wo Sie auch noch mehr finden können, und zwar unter www.rhein-erft-spd.de. Und dort finden Sie unter dem Reiter Partei, sehen Sie mit großen Buchstaben Grundeinkommen stehen, und dort finden Sie Informationen zu den Ansätzen, die dort ausgearbeitet worden sind. Weitere Informationen und Hinweise? Sowie auch eine Sammlung unserer früheren Sendungen, also im Archiv, finden Sie auf unserer Homepage World Wide Web Grundeinkommen-München.de. Wir kommen hin. Ja, dann sind wir am Ende der Sendung. Im Hintergrund hören wir Last Breath von Green John. Sie hörten eine Sendung auf der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Als Gast hatten wir Bernd Kaumanns von der SPD Bitburg, danke, dem wir herzlich danken für seine Teilnahme. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer und Jörn Greiner. Und in der Technik wurden wir begleitet von Julian Meissner und Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen können Sie uns senden unter radio@bge-münchen.de. Nochmals hören, wenn Sie etwas verpasst haben oder weiterempfehlen wollen, können Sie die Sendung zum einen mal auf LoRa morgen früh um 4 Uhr und mittags um 13 Uhr auf DAB Plus und ansonsten aber auch in Kürze bei uns auf der Homepage unter www.grundeinkommen-münchen.de. Der nächste Sendetermin von uns wird der 27. Dezember sein. Und jetzt hier um 20 Uhr folgt hier auf LoRa München eine Sendung des Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Schönen Abend Ihnen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.